Meat is murder, a death for no reason is murder. Diese Zeilen, die der britische Musiker Morrissey vor 30 Jahren gesungen hat, prägen sich ein. Seinem Einsatz für die Rechte der Tiere und für eine vegetarische Ernährungsweise ist er absolut treu geblieben. Und er will jetzt entschieden Politik damit machen. Und Boris Johnson, der nach 8 Jahren als Bürgermeister von London aus dem Amt scheiden muss, ablösen. Johnson ist ein Mann der klaren, bissigen Worte. Morrissey, den viele für den größten Sänger des Königreichs halten, ist es auch. Klaus Walter hat als Journalist und DJ eine Meinung zu Morrisseys Ambitionen. Ich freue mich, ihn jetzt am Telefon zu haben. Schönen guten Abend. Guten Abend. Morrissey braucht nur 330 Unterstützer, damit er sich für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen kann. Diese Stimmen zu sammeln, das dürfte eigentlich ein Kinderspiel für ihn sein. Fragt sich nur, warum will er unbedingt für ein politisches Amt kandidieren? Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich auch gerne. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass er so ein bisschen an Relevanz verloren hat als Popkünstler in den letzten 10, 20 Jahren. Manche sagen sogar, nachdem seine Band The Smiths, die wir gerade gehört haben, nicht mehr existiert hat. Das heißt, er sucht sich einfach andere Betätigungsfelder. Das kennen wir auch von anderen Musikern, die jetzt musikalisch nicht mehr so viel zu sagen haben und sich dann auf andere Tätigkeitsfelder besonnen haben. Nehmen wir Bono, wobei man da sagen kann, der hatte musikalisch vielleicht auch nie was zu sagen. Oder Sting, der den Regenwald rettet. Oder Neil Young, der jetzt Öko-Autos baut. Das ist vielleicht so eine Art späte neue Karriere. Der noch amtierende Boris Johnson hat Popstar-Allüren, ist aber durch und durch Politiker. Jetzt kommt also ein Musikerstar, der in der Politik mitmischen will, weil er musikalisch etwas stagniert und auch an Einfluss verliert. Können Sie sich Morrissey trotzdem ernsthaft als Bürgermeister vorstellen? Naja, Gegenfrage, hätten Sie vor 6 Wochen sich Donald Trump als möglichen amerikanischen Präsidenten vorstellen können? Wahrscheinlich niemand von uns. Und ich glaube, es ist die Zeit dieser Sektiere, dieser seltsamen Mischung aus Witzfigur und aus Außenseiter. Die Konjunktur hat. Boris Johnson war einer, der es nun 8 Jahre gemacht hat. Oder wenn wir amtierende Politiker nehmen wie Geert Wilders in Holland oder Beppe Grillo in Italien. Ich glaube, das Bild des Politikers wandelt sich gerade extrem. Und da würde auch ein Morrissey als Bürgermeister von London möglicherweise funktionieren. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, aber ich finde, es hat eine gewisse Plausibilität in der Entwicklung, die wir gerade erleben. Der Bürgermeister, der noch amtierende Johnson, ist gegen einen Verbleib der Briten in der EU. Morrissey, finde ich, hat auch konservative Züge. Er warnt ja gelegentlich vor dem Verlust der britischen Identität und der englischen Sprache angesichts einer sehr starken Einwanderung auf der Insel. Wie sehen unbedingt, Sie? Unbedingt, ja. Unbedingt. Er hat Texte und vor allem hat er Interviews gegeben, wo er von Überfremdung gesprochen hat und davor gewarnt hat, dass England nicht mehr das ist, was es mal war. Und was hat er gesagt, wenn er durch seinen Londoner Stadtteil Knightsbridge läuft, dann kann er jeden Akzent hören, außer dem Englischen. Das hat er gesagt zu einer Zeit, als er ausgerechnet in Italien gelebt hat. Und das ist schon anschlussfähig von rechts. Also wir erleben das ja in Deutschland auch gerade. Und ich kann mir gut vorstellen, er hat natürlich immer wieder dementiert und hat gesagt, nein, so meint er das nicht. Und mit Rassismus hat er nichts zu tun. Aber das ist anschlussfähig auch für rechte Milieus, keine Frage. Mögen die Briten es, wenn Stars eigentlich Lobbyarbeit für Interessengruppen machen? Denn Morrissey kandidiert ja auch für die Partei der Tierschützer. Das ist ja sein Hauptthema. Das ist unter anderem auch, glaube ich, ein Punkt, warum er so an Relevanz verloren hat, dass er eigentlich nur noch als Tierschützer und Retter der Tierwelt in Erscheinung tritt. Und auch da kann man ja sagen, viele von diesen militanten Tierschützern, die sind ja oft auch so ein bisschen Menschenfeinde, also die so sehr stark sich auf die Tiere beziehen, kriegen leicht misanthropische Züge. Und Morrissey hat ja auch gerne mal mit seinen misanthropischen Allüren sozusagen kokettiert. Und es ist halt problematisch, wenn dieses Misanthropische, was auch immer was Spielerisches hatte bei Morrissey, wenn das umschlägt in Menschenhass oder gar in Rassismus, wie man es zum Beispiel bei Brigitte Bardot in Frankreich sieht. Die Schauspielerin ist ja auch militante Tierschützerin. Und gleichzeitig in gewisser Weise Menschenhasserin. Also sie unterstützt Front National und hat sich sehr, sehr scharf geäußert gegen Einwanderung. Stephen Patrick Morrissey, der Kopf der legendären Band The Smiths, will in London für das Bürgermeisteramt kandidieren. Am 5. Mai wird gewählt. Und darüber habe ich mit Klaus Walter gesprochen. Danke Ihnen und einen schönen Abend noch. Danke auch.